1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Ihr Nachteulen, schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben Freitagnacht. Freitagnacht, das ist eine Freithemennacht. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, diskutieren möchte, streiten möchte, plaudern, wie auch immer, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Marc und ist 40 Jahre alt. Nee, 23, stimmt das? Ja, das stimmt. Da habe ich dich aber auf einen Schlag radikal älter gemacht. Hast du mich doppelt so alt gemacht. Also, ich sag's nochmal, Marc ist hier und Marc ist 23. Hallo Marc. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, folgendes. Ich hatte schon mal versucht, vor 2 Tagen anzurufen, aber bin ich leider nicht durchgekommen bei euch. Ja. Ist aber nicht schlimm. Zum Thema Gänsehaut. Ja, das war unser Thema am Donnerstag. Richtig, genau. Wo bist du da? Das klingt so hallig. Ja, ich sitze gerade im LKW auf der A1. Ah, verstehe. Richtig, weil so. Ich bin gerade am meinem Praktikum machen. Ja, aber du fährst gerade. Ja. Ja. Freisprechanlage, hoffe ich. Richtig, ich halte das Telefon nicht selber ans Ohr. Sehr gut. Deswegen klingt es ein bisschen komisch. Ja, das klingt in der Tat komisch. Also, Gänsehaut. Ja, und zwar habe ich letztes Jahr im November einen Autounfall gehabt. Ja. Mit Personenschaden, sprich, ich habe jemanden überfahren. Mit dem LKW? Nee, das wäre nicht so gut ausgegangen. Mit meinem Zivil, also mit meinem Privat-PKW. Ja. Und also es war nachts, nebelig, riesig. Mhm. Ich war eigentlich schon zu Hause und habe mit meinem Dach abgeschlossen. Ja. Und dann haben mich doch noch meine Freunde angerufen und mich überredet, dass ich da noch mit irgendwo hinkomme. Ja. Und wie das dann so ist, ich habe mich dann breitschlagen lassen, bin dann losgefahren. Ja. Und wie gesagt, bei uns durch die Stadt. Nebelig, nachts. Eigentlich war die Straße gut ausgebaut. Mhm. Und habe aber trotzdem nicht auf meine 50 km/h da irgendwie beharrt. Also bin ein bisschen langsamer gefahren durch die schlechte Sicht. Mhm. Und auf einmal kam aus einer dunklen Ecke da halt eine Person. Mhm. Und die habe ich im letzten Moment gesehen, weil komplett schwarz gekleidet war. Die Person kam auf die Straße? Richtig. Ja. Also, der war erst am Bürgersteig, setzte den ersten Fuß auf die Straße und ich habe ihn auch nur am Schuh erkannt, weil am Schuh war so eine weiße Umrandung und die stach mir ins Auge. Mhm. Dann habe ich eigentlich auch schon direkt die Vollbremsung eingeleitet, weil, weiß ich nicht, aus Reflex einfach. Ja, klar. Und dann? Die Person lief dann los auf die Straße, also rannte richtig. Ja. Und hat mein Auto frontal getroffen, beziehungsweise mein Auto hat die Person frontal getroffen. Währenddessen du aber schon in der Vollbremsung warst. Währenddessen ich schon in der Vollbremsung war, ja. Dennoch kam es zu einer Kollision. Ja, dennoch kam es zu einer Kollision. Ja. Und ich habe dann auch, obwohl ich schon, wie gesagt, in der Vollbremsung war, geschafft, die Person dann komplett auf die andere Straßenseite zu katapultieren. Mhm. Und Schreck war natürlich groß. Dann kam dein Auto nach ein paar Sekunden zum Stehen? Ja, kam eigentlich dann relativ zeitig zum Stehen danach. Ja, und dann? Dann musste ich mir erstmal überlegen, wie ich jetzt weiter reagiere. War das noch in der Stadt oder ein bisschen außerhalb der Stadt? Nee, das war in der Stadt. Also da gab es schon Licht, ein paar Lichtquellen. Ja, ein bisschen Licht, aber durch den Nebel war halt, wie gesagt, alles verschwommen. War halt die Sicht nicht so gut. Und wenn dann so eine komplett schwarze Person da, also schwarz gekleidete Person, über die Straße läuft. Waren andere Leute anwesend? Nee. Das war so circa gegen 4 Uhr morgens. So, du bringst deinen Wagen zum Stehen, steigst aus und was geschah dann? Ja, dann, ja, wie gesagt, nach kurzer Überlegung, wie ich nun weiter handle, bin ich dann zu der Person hingegangen. Mhm. Hab versucht, ob sie ansprechbar ist. Da kam nur so ein Stöhnen erstmal. Und ich hatte mein Handy im Auto verloren durch den Aufprall, durch die Bremsung, ist das irgendwo rumgeschleudert worden. Mhm. War dann erstmal kurz am Suchen, hab aber vorher noch ihn halt zugedeckt und was unter den Kopf gelegt, versucht die stabile Seitenlage irgendwie hinzukriegen da. Es war ein Mann? Ja, männlich. Und war dieser Mann bei Bewusstsein? Ja, ich weiß nicht, ob es Bewusstsein war. Es hat sich hinterher herausgestellt, dass viel Alkohol im Spiel war. Ah ja. Also 1,7 Promille hat er, wurde mir gesagt, im Krankenhaus hinterher. Wer hat denn dann die Polizei benachrichtigt und den Krankenwagen? Ja, das nächste Auto, das dann vorbeikam, es hat nicht lange auf sich warten lassen, aber das nächste Auto, das vorbeikam, das habe ich dann halt angehalten und habe gesagt, hier, ihr, jetzt Polizei rufen, Krankenwagen. Ja. Und du hattest aber keinen Alkohol getrunken. Ich hatte keinen Alkohol getrunken. Gott sei Dank. Hat dieser Mensch überlebt? Ja. Bitte? Also, hat er überlebt? Hat überlebt. Hat überlebt, ja. Mit einem außerordentlichen Glück, weil, ich sag mal, wenn du Fotos von meinem Auto gesehen hast oder mein Auto überhaupt gesehen hättest und dann diesen Menschen, der dann im Endeffekt, wie sich rausstellte, nur einen Wadenbeinbruch hatte, ja. Also, ich sag mal, eine relativ kleine Verletzung. Ja. Das war jetzt das Schlimmste, was er hatte. Ansonsten hat er ein paar Prellungen im Gesicht und am Kopf gehabt. Also ein großes Glück, ganz großes Glück, sowohl für den Mann, für diesen Mann. Und natürlich auch für dich, obwohl du keine Schuld hattest, ist es natürlich grauenhaft, wenn man einen Menschen überfährt und der daran stirbt. Das ist ja ganz schlimm. Ja, da hatte ich auch extrem Angst vor. Also wie gesagt, durch die Prellung im Gesicht und die Mütze, die er auf hatte, konnte ich ihn nicht sofort erkennen. Ja. Doch als ich dann den Unfallbericht von der Polizei gelesen habe und dann den Namen darauf gelesen habe, hat sich dann herausgestellt, dass ich die Person auch noch selber kenne. Also, dass er mit in meinem Bekanntenkreis zählt. Ach so, wie alt war die Person? Und, 19. 19? Und das war dann eigentlich so das Schlimmste für mich, weil da stand noch gar nicht fest, was er hatte und wie es ihm überhaupt geht und so. Ja. Und ich habe dann gedacht, jetzt habe ich einen Freund von mir überfahren, sozusagen. Aber das stellte sich dann wahrscheinlich am nächsten Tag schon heraus, dass das alles nicht so ganz schlimm war. Ja, am nächsten Tag habe ich ihn dann halt, also ich habe in der Nacht noch im Krankenhaus gewartet auf ihn und am nächsten Tag halt nochmal besucht. Und dann habe ich ihm auch gesagt, er konnte sich halt an nichts mehr erinnern. Ich habe ihm gesagt, ich war derjenige, der dich überfahren hat. Also er war hackedicht, der Junge. Bitte? Der war hackedicht, der Junge. Ja, war er. Und konnte sich nicht mal daran erinnern, dass er da auf die Straße getorkelt ist. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass er aus der Diskothek kam, wo ich vorher halt auch war. Mhm. Und Das ist ein Gänsehauterlebnis. Das kann ich mir schon vorstellen. Das Problem, was ich jetzt halt auch habe, ist, wenn ich auch jetzt noch, ich sag mal fast ein Jahr danach, wenn ich mit meinem Auto in so einer diesigen Nacht rumfahre oder ich sag mal in engen Straßen oder so, ich habe immer das Gefühl, jetzt kommt's wieder, jetzt springt ja einer vor die Karre oder was. Das ist wirklich verrückt, Marc. Du hast es nur erlebt und kannst es deshalb dir noch besser vorstellen. Aber ich habe das auch, wenn ich im Nebel Auto fahre, habe ich immer so ein diffuses Gefühl, da kommt irgendwie mir jemand entgegen oder von der Seite irgendwie raus und man kann dann nicht schnell genug reagieren. Richtig. Und jetzt bist du auch noch LKW-Fahrer, ist natürlich die beste Voraussetzung. Ja, wie gesagt, das ist nur ein Praktikum und momentan sitze ich auf der Nachtschicht hier. Ah ja. Aber ich bin nicht alleine, also. Ach so, da ist noch jemand bei dir. Ich habe noch einen anderen Praktikanten dabei. Also, wohin geht die Fahrt heute Nacht noch? Wieder nach Hause, also nach Herne in die Spedition. Nach Herne. Wann seid ihr ungefähr da? So um 3 circa. Ah ja, das geht ja. Und dann freies Wochenende. Freies Wochenende. Also Herne, Hamburg und Herne wieder zurück. Ah ja. So, dann wünsche ich allzeit gute Fahrt und komm gut nach Hause. Wie ist die Situation auf der A1 im Moment? Also ruhig und okay? Also staumeldetechnisch habe ich jetzt nichts zu berichten. Ja. Also meine Bahn ist relativ frei. Ah ja, das ist gut. Auf dass es dann auch so bleibt. Viele Baustellen. Ja. Schönen Gruß an deinen Mitfahrer. Ja, und auch. Auf das. Schönen Grüße von Domian. Ja, er lässt schön zurückgrüßen. Das ist ja nett. Auf dass nie wieder sowas passiert. Ja, pass offen. Alles Gute, Marc. Tschüss. Alles klar. Jo, ciao. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Nummer für euch, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Und vergesst bitte nicht, in die Mail eure Telefonnummer reinzuschreiben. Schreibt die Mail nicht zu lang, dann können die Kollegen schneller reagieren im Hintergrund. Ein paar Sätze zu eurem Thema, Telefonnummer drunter und zack, raus mit dem Ding. Dann können die Leute, meine Mitarbeiter, es sehr schnell lesen und entsprechend dann auch euch gegebenenfalls zurückrufen. Hier ist die Waltraut und die Waltraut ist 40. Hallo Waltraut. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Und ich komme aus Kevela. Du kommst aus Kevela? Ja, ich komme aus Kevela. So. Das ist doch schön. Ich komme zu dem Thema Amoklauf an. Ja. Weil uns hier gestern was ganz ungewöhnlich Schreckliches an dem schönen Niederrhein passiert ist. Was ist passiert? Und zwar bin ich gestern spät von einem Geburtstag nach Hause gekommen und habe auf unserem Festnetzanschluss 3 Anrufe gehabt. Zu einer sehr späten Stunde. Und es war schon 23:30 Uhr, als ich zu Hause war. Mhm. Und unter anderem sehr eng befreundete, ein eng befreundetes Ehepaar, mhm, die kurz vorher anriefen, die ich dann sofort anrief, weil mein Mann und mein Sohn, die schliefen schon und haben das überhaupt nicht mitbekommen und hab dann da angerufen und dann sagte man mir, die Freundin dann eben halt, richtig bitte nicht auf, morgen fällt die Schule aus, wir haben eine Amokdrohung bei uns auf dem Schulzentrum. Also für den jetzt gerade vergangenen Tag? Genau, für den heutigen vergangenen Tag. Woher kam die Drohung? Vom Gymnasium. Das Schulzentrum ist anbindend mit der Real- und mit der Hauptschule. Ja. Und ja, wer hat die Drohung ausgesprochen? Ein Schüler. Ein Schüler, wie? Telefonisch? Nein, auf dem Tisch, handschriftlich. Es stand handschriftlich geschrieben, dass es für den heutigen Tag sein sollte, mit Uhrzeit. Und wie es ausgeführt werden sollte, durch eine Explosion. Mein Gott, was ja, sind das für Zeiten im Moment? Das ist ja alles völlig... Es ist noch relativ frisch, also ich habe die ganze Nacht noch nicht schlafen können. Ich habe so, bis heute Morgen um 6 mit Kaffee hier gesessen. Was hast du denn gestern Abend oder was habt ihr denn gestern Abend noch unternommen? Was wir unternommen haben, ich habe ganz einfach erst mich mit der Freundin ausgetauscht. Hm. Sagte, die Klassenlehrerin wird dich auch noch anrufen. Sagte, sie hat wahrscheinlich auch schon angerufen. Ich sage, ich weiß nicht, wer noch vor dir anrief. Sag, ich probiere es dann ganz einfach aus, bin dann hin und habe um 23:45 nachts die Klassenlehrerin angerufen. Hm. Hat mir so eine zitternde Stimme übermittelt, dass mir ganz komisch wurde. Ich konnte den Hörer kaum halten. Wer hatte eine zitternde Stimme? Du oder die Lehrerin? Die Lehrerin. Die Lehrerin. Die war so betroffen, die wusste, die war fassungslos. Wer hat denn eigentlich diese Warnung zuerst entdeckt? Es muss irgendjemand von den Reinigungsfrauen gewesen sein. Und die hat das dann weitergetragen an... Das wurde weitergeleitet. Ja. Deshalb auch diese späte Mitteilung. So, ehe wir jetzt weiter über die Details sprechen. Es ist Gott sei Dank heute nichts passiert. Nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Ist denn in der Nacht dann noch die Polizei benachrichtigt worden? Die Polizei ist gestern Nachmittag noch da gewesen. Ach so. Und weil das Schulzentrum mit Realschule und Hauptschule anbinden an das Gymnasium liegt, weil das dermaßen groß ist und über 2000 Schüler gehen da zur Schule, ja, haben die sich ganz einfach gesagt, weil aus sämtlichen Regionen kamen die mit Spürhunden, alles wurde abgesperrt. Moment mal, und da wusste die Lehrerin nicht Bescheid, als du sie gestern Abend angerufen hast? Die Lehrerin hatte mich angerufen, 11:12. Ach, die hätte dich dann angerufen? Das Räumungskommando oder, sag ich mal, die Polizei, die Beamten mit den Spürhunden, weil die nur halbwegs durchkamen und denen das einfach zu gefährlich war, okay, haben die gesagt, wir machen die Nacht durch. Es ist zu gefährlich, die haben sämtliche Lehrer eben halt darüber informiert, bitte informiert die Eltern. Mhm. Es ging heute Morgen sogar noch weiter. Ist denn die Schule ausgefallen? Die ist komplett ausgefallen. Die ist komplett ausgefallen? Die ist komplett, dadurch ja auch erst die späte Meldung. Schule ist komplett ausgefallen. Komplett ausgefallen. Gott sei Dank hat man nichts entdeckt, was dann auf einen tatsächlichen Anschlag, den man vorgehabt hätte, hingewiesen hätte. Das nicht? Nein, das hat man nicht gefunden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber es wurden heute Morgen auch unter anderem 10 Schüler, die an diesem Tisch zuvor gesessen haben, überprüft, handschriftlich. Hm. Es wurde ein Schriftprobenvergleich gemacht, den man nicht nachweisen konnte. Unter anderem dann noch 2 Klassen. Da ging dann auch nichts mehr und ich bin heute Abend informiert worden und laut unserer Kreispolizei hier am Niederrhein hat der Täter sich selber gestellt. Hat der Täter sich selber er gestellt? Er hat sich selber gestellt. Ein 13-jähriger Gymnasiast. Ein übler Scherz. Ich kann es nicht als Scherz auffassen. Okay, aber es war nicht ernst gemeint. Nee, von ihm aus war es nicht ernst gemeint. Von ihm aus war es als Scherz gemeint. Er war gar nicht bewusst über diese Dinge, was er da überhaupt tat. Ja. Und hat sich natürlich dann auch über die Polizei dafür entschuldigt, welch großen Schrecken er hier allen angetan hat. Natürlich, natürlich. Dass Eltern, Kinder... Die Zeiten sind sehr angespannt, was dieses Thema anbelangt. Ich finde es furchtbar. Und allein das, was jetzt letzte Tage noch wieder gewesen ist, da habe ich auch deine Sendung verfolgt. Ja. Und habe nur gedacht, mein Gott, die Sache, die kommt immer näher und immer näher und immer wieder näher. Mhm. Und auf einmal plötzlich steht man selbst davor. Mhm. Also wollen wir froh sein, dass das Ganze Blinder-Alarm war. Aber schlimm genug. Und dann kann man sich so haarscharf schon sich vorstellen, wie schlimm es wäre, wenn es ernst gemeinte Alarm wäre. Ja, natürlich, zumal wenn man selbst betroffen ist und einen Schüler an der Schule hat. Ja, natürlich. Und natürlich. So wie das eben halt nicht aufgeklärt wird, denkt man dann auch, schickt man das Kind am Montag zur Schule oder nicht? Mhm. Ich hätte ihn nicht geschickt. Überhaupt sind das ja jetzt so Zeiten, wo man als Eltern, wenn ich ein Kind hätte, hätte ich Angst, hätte ich Sorge. Ja, natürlich. Dass was passieren könnte. Als Lehrer, wenn ich Lehrer wäre, hätte ich Sorge, dass was passieren könnte. Man ist halt total betroffen. Also, es ist gut gegangen. Ja, ich bin froh. Ich hoffe, dass es in naher Zukunft hier nicht wieder auftauchen wird. Können sich alle beruhigen und hoffentlich ein schönes, erholsames Wochenende verleben. Ja, ich hoffe es mal. Ja. Wenn die Sonne dann morgen wieder scheint. Ja, die wird morgen besonders bei und euch Sonntag scheinen. Ja, denk ich doch mal. Denn angrenzend an dieser Amok-Drohung ist ein paar Kilometer weiter heute Nachmittag so ein Nachzündler gekommen. Ein was? Ein 14-Jähriger, der das nachgeahmt hat. In einer anderen Schule? In einer anderen Schule. Mhm. Das haben die heute Mittag in unserer hiesigen Radioregion gesagt. Ja, das ist der Wahnsinn. Ein paar Kilometer weiter. Vielleicht sollten wir gar nicht mehr weiter groß drüber reden, um nicht noch mehr Werbung für diese Idee zu machen. Nee, es soll auch keine Werbung sein, Gottes Willen. Nee, ich meine nur so, es ist fatal, weil natürlich immer mehr jetzt auf die verrückten Ideen kommen und so weiter. Es ist gut gegangen, wir freuen uns, dass alles in Ordnung ist. Schöne Grüße nach Kevela. Ja, und schöne Grüße nach Köln und sende noch einen schönen Gruß nach meiner Schwester, die hört gerade zu. Das machen wir doch gleich. Ja, danke schön. Nach Bärbel und nach Rico. Tschüss. Die Bärbel, alles Gute. Ja, die Bärbel. Tschö. So, das war Waltraud und hier ist Anja. Anja ist 46. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen, Domian. Anja, ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe auf einer Internet Seite, wo Frauen kennenlernen können, eine Frau kennengelernt und die vorgegeben hat, getrennt zu leben. Ja. Und nur noch finanziell von ihrem Mann abhängig zu sein. Und ja, wir haben dann erstmal in der ersten Woche, also es war Ende Juli, dann haben wir uns also jeden Tag mindestens 7-8 Stunden telefoniert. Und haben uns dann insgesamt 3 oder jetzt 4 Mal gesehen. Ja. Wir haben uns sogar teure Ringe gekauft. Wieso schnell? Ja. Nach 3-4 Mal? Ja, es kam von ihrer Seite. Ist ja ein bisschen flott, Mensch. Ja. Du bist 46, das macht man so vielleicht mit... Ja, ich weiß, das haben meine Kollegen auch schon gesagt, das macht man eigentlich mit 18 oder so. Nicht mal mehr, noch früher, egal. Ja. Gut. Auf jeden Fall... Gut. Verliebt? Bist du verliebt? Ich bin total verliebt. Ja, das war schon mal gut. Sie hat gesagt, sie braucht Zeit. Ja. Habe ich gesagt, räume mich hier ein. Dann das Problem ist, sie ist, hat 6 Bandscheibenvorfälle gehabt. Ist depressiv und musste jetzt nochmal ins Krankenhaus. Ja. Und auf jeden Fall hat sie, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist, eigentlich zu mir gesagt, so, das ging ja alles zu schnell, das wäre ihr zu nah, zu viel Liebe. Ich habe ja auch in der kurzen Zeit, also ich schreibe Gedichte. Sag mal, von wem ging das da mit den Ringen aus? Von ihr? Von ihr, von ihrer Seite. Mhm. Und wie gesagt, also dann... Du schreibst Gedichte? Ja. Mhm. Ich habe ja ungefähr 40 Gedichte geschrieben in der kurzen Zeit. Das waren also vielleicht auch ein Tick zu viel? Ich weiß es nicht, ob es alles zu viel wird. Sie hat auch immer gesagt, also sie kann da nicht dran glauben, weil sie 28 Jahre mit ihrem Mann zusammengelebt hat, ohne Sex, also nur im ersten Jahr. Ja. Er hatte also einen besonderen Fetisch und da ist sie nicht mit klargekommen. Und was war das für ein Fetisch? Sie sollte so einen Latexanzug anziehen. Und hat sie es dann ihm zuliebe mitgemacht? Sie hat es ihm zuliebe mitgemacht. All die vielen, vielen Jahre? Nein. Nur im ersten Jahr. Also sie hat zu mir gesagt, also sie kann es zählen, so ungefähr 10 Mal. Mhm. Und dann auf jeden Fall hat sie zu ihm gesagt, also das macht ihr keinen Spaß. Er hat gesagt, das macht mir auch keinen Spaß. Dann haben sie also, sie sind jetzt 29 Jahre verheiratet, haben sie 28 Jahre nebeneinander hergelebt, schon im Luxus. Stopp mal eben, 28 Jahre überhaupt kein Sex? Nein. Überhaupt kein Sex? Ja, wenn ich das, ich kann nur das sagen, was sie mir erzählt hat. Ja, ja, klar, ja, ja, sicher. Kein Sex, und keine Zärtlichkeit, kein Schmusen. Kein Fremdgehen? Kein Fremdgehen, also sie ist sicher eher, wenn ich fremdgegangen und sie ist es nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja der Hammer. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er sich das nicht irgendwo anders geholt hat. Also, tut mir leid, also so naiv bin ich nicht. Mhm. Weil ich war vorher auch schon mit Männern zusammen und also ich denke, er wird sich das schon irgendwo geholt haben. Okay, hat sie denn jemals in ihrem Leben vor dieser Ehe eine Verbindung mit einer Frau schon mal gehabt? Nein, aber sie hat immer die Sehnsucht gehabt. Ja, die wenigen Male, wo ihr euch jetzt getroffen habt, ist da schon was abgegangen? Ja. Ja, also alles. Aber es war immer noch eine gewisse Sperre bei ihr, wo sie gesagt, also sie hat sich nicht ganz bis zum Schluss fallen lassen und das habe ich auch gemerkt. Mhm. So ungefähr, na, wenn ich das jetzt tue, dann gebe ich mich ganz hin. Mhm. Und sie ist auch so ein Typ, also das habe ich gemerkt, auch in der kurzen Zeit, was ihr Mann gesagt hat. Also es haben eigentlich viele auf sie eingeredet, weil sie hat unsere Beziehung jedem erzählt. Mhm. Ihrem Arzt im Krankenhaus, ihrer Schwester, ihrem Vater, die waren alle begeistert. Und die haben alle gesagt, probier mal erstmal was aus, lass dich nicht gleich wieder auf das nächstbeste ein. Mhm. Ist sie im Moment auch noch im Krankenhaus? Sie ist jetzt wieder zu Hause, also es war folgendesmaßen, sie ist ins Krankenhaus gekommen vor 3 Wochen, hat dann abrupt die Beziehung, wollte Abstand. Ist sie ins Krankenhaus gekommen wegen des Bandscheibenvorfalls, ja, oder wegen der Depression? Ja, und psychosomatische Störung. Also rundherum wurde sie da betreut? Richtig. Ja. Mhm. So, jetzt ist sie zu Hause. Aber vorher muss ich noch was erzählen. Ich habe 3 Wochen ihren Hund gehabt. Mhm. Und sie hat während des Krankenhauses, also vorher schon, hat sie den Kontakt zu mir abrupt abgebrochen und hat gesagt, sie will Abstand. Hat also nur noch, ich durfte nur noch reagieren, wenn sie agiert hat. Mhm. Und dann vor 3-4 Tagen habe ich so ein komisches Gefühl gehabt und habe gedacht, so, jetzt gehst du mal als Gast da wieder auf diese Internetseite und guckst, ob sie drin ist. Hm. Und sie war wieder drin, weil ich hatte mich abgemeldet. Komm mal, was war denn mit dem Hund jetzt? Der Hund ist wieder bei ihr. Ja, ja. Hm. Der ist heute von ihrem Mann abgeholt worden. Sie lebt auch noch in der Wohnung mit ihrem Mann? Ja, ja, die ganze Zeit. Hm. So. Wie würdest du formulieren, was ist jetzt euer Problem oder dein Problem? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Also, das ist leider schon das 2. Mal, dass ich von einer Frau so Also die hat sich jetzt zurückgezogen? Nee, ich habe die Beziehung beendet, weil sie hat gesucht im Internet wieder. Ich habe es gesehen, hat das Bild reingestellt, was ich von ihr und ihrem Hund gemacht habe. Achso. Ist also wieder völlig auf der Suche. Achso, und sucht eine neue Frau? Das mit mir war jetzt zu eng und sie hat auch reingeschrieben, sie will sich nicht verbiegen lassen, sie will nicht, dass man klammert und sie will nicht, dass man... Okay. Das heißt im Klartext, die Sache ist vorbei. Ja, eigentlich schon. Über was reden wir da noch? Ja, dass ich da eigentlich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil es schon das 2. Mal ist, dass mir sowas passiert. Ja, Anja. Ja, was mache ich verkehrt? Das weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen. Vielleicht hast du sie auch ein bisschen zu sehr überfahren. Aber das kann ich nicht beurteilen. Mich machen die 40 Gedichte ein bisschen stutzig für die kurze Zeit. Waren das gar Liebesgedichte? Ja, das waren einfach Gedichte, wie ich gefühlt habe in dem Moment. Wie du über sie und zu ihr gefühlt hast. Richtig, ja. Genau. Wäre mir ein bisschen viel, muss ich ja sagen. Wenn ich gerade mit jemandem neu anfange, will ich nicht 40 Gedichte haben. Aber ich will da nicht so leicht urteilen. Die Frau scheint ja, die ist ja nur auch krank, seelisch erkrankt. Ja. Die Frau steckt noch in einer komplizierten Struktur damit mit ihrem Ehemann. Mhm. Da weiß man ja gar nicht, was da für Ursachen sind, weswegen sie vielleicht im Moment das noch nicht will. Oder sehr schwer zu sagen. Was mich betroffen gemacht hat, war einfach auch diese Kälte. Mhm. Weißt du, Domian, also von heute auf morgen zu sagen, also mach's gut und ich wünsche dir alles Gute. Aber da siehst du mal, dass die Frauen unter Umständen nicht anders sind als die Kerle. Nee, die sind sehr hart. Das kann genauso wie mit einer Frau passieren wie mit einem Typ. Das habe ich schon das zweite Mal. Also, bist du eine rein lesbische Frau? Nein, nee. Ich war vorher auch mit Männern zusammen, ja. Und kann aber mit einer Frau eigentlich besser leben. Ja. Nur wie gesagt, ich habe, das ist jetzt schon die fünfte verheiratete Frau. Ich weiß nicht, was. Vielleicht solltest du die Lehre. Ja, genau. Vielleicht solltest du die Lehre rausziehen, dich nicht mit verheirateten Frauen abzugeben, sondern Frauen. Ja, ich habe jetzt schon reingeschrieben, also in meinem Profil, dass ich also allergisch auf verheiratete Frauen reagiere und auf Frauen, die nicht wissen, was sie wollen, ja. Hast du denn diese Frau sehr geliebt? Ja. Immer noch? Ja. Dann tut es weh, ne? Ja. Und du meinst nicht, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen Pause machen könnte und so in 4, 5, 6 Wochen nochmal den Faden vorsichtig anknüpfen könnte? Ich weiß nicht, wenn sie noch immer auf diesem, ich habe einfach das Gefühl, diese Härte, also ich denke schon, dass sie in dieses Loch wieder reinfallen wird. Also im Moment steht sie voll unter Tabletten, also Antidepressiva. Mhm. Und sie hat, um mir das mal ganz klar zu machen, sie hat dir ganz, hat sie dir auch ganz klar gesagt, ich will nicht mehr? Nein, sie hat, das war ja das, was mich auch so betroffen gemacht hat. Ich habe also im Internet das gesehen und habe dann gesagt, also für mich gibt es eigentlich nur eine Frau und dann melde ich mich nicht wieder an. Und dann kam von ihr nichts, so nach dem Motto, ja gut, mein Mann holt den Hund ab, wie du es willst. Und es gab, sie hat vorher schon zweimal Schluss gemacht, so nach dem Motto, ja, ich krieg's vielleicht doch nicht hin. Und war dann imponiert darüber, dass ich nicht locker gelassen habe. Okay, nachdem du das gesehen hast im Internet, hast du dann nochmal mit ihr gesprochen danach? Also mündlich nicht. Per Mail weil sie, aber? Nee, weil sie einfach nur SMS und gemailt, weil sie einfach dann gesagt hat, nee, da habe ich keinen Bock zu im Moment und dieses nicht. Also okay, aber so hat sie es dann schon ganz konkret formuliert. Das will ich nur noch mal ganz klar hören. Ist sie jetzt denn per Mail oder SMS so klar formuliert? Nee, sie hat nur zu mir gesagt, du hast Schluss gemacht. Und da gibt's ja nichts mehr zu sagen. Sie hat sich nicht erklärt. Sie hat nicht die Situation versucht sie hat zu dir gesagt, du hast Schluss gemacht. Ja. Ach, Anja, ich würde da erst die Finger von lassen. Zunächst mal. Und wenn, dann lass die Frau von sich auskommen. Ja. Es klingt irgendwie sehr verquast und verwurstelt alles und man weiß nicht, was da genau hintersteckt. Also, ich sag dir nur mal, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so von meinem Grundgefühl, vielleicht solltest du ein bisschen nuancierter an die Sachen rangehen und die Menschen, die Frauen nicht zu sehr überschwemmen mit deiner Zuneigung und Liebe. Ja. Manchmal ist ein bisschen weniger halt, der gute alte Spruch ist ein bisschen mehr. Ja. Ne? Also 3 Gedichte, so tun es auch für ein paar Monate. 40 Gedichte, das ist doch ja, Hammer. Mann, 40 Gedichte. Das ist ja ein ganzes Gedicht, ganzer Gedichtband. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück mit der nächsten Frau. Ja, das hoffe ich. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss. Und danke für eure Sendung. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Die ist exklusiv für euch kostenfrei. Da lassen wir uns gar nicht lumpen. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Ich freue mich, dass hier Sascha ist. Und Sascha ist 29. Hallo Sascha. Ja, hallo Domian. Hallo Sascha. Was ist los? Ja, ich habe schweres Übergewicht. Gestern hatte ja auch schon ein junges Mädchen angerufen. Ja, hat sie. Eine junge Dame. Ja. Und das hat mich hellhörig gemacht, weil sie auch schon psychisch angeschlagen klang. Ja, war sie auch. Und ja, und wie gesagt, ich bin auch in psychologischer Behandlung. Lass uns mal eben die Fakten klären. Wie groß bist du? 1,80. 1,80. Wie viel wiegst du? Ja, das ist im Moment schwer zu sagen. Ich denke mal 240 Kilo. Wow. Ja. Wie lange schon? Ja, also mein letzter Stand, ich war vor 2 Jahren in der Kur, da war es noch bei 180 Kilo. Was ja auch schon eine ganze Menge ist. Ja, natürlich. Warst du mal schlank? Nein. Nee. Also als Kind auch schon, du warst auch schon ein dickes Kind und ein Jugendlicher auch schon relativ dick. Ja, genau. Was verdrückst du denn so am Tag? Ja, wie gesagt, die normalen Mahlzeiten, aber dann halt auch Schlickerzeug dazwischen und so, ne? Wie viel Cola? Ja. Wie viel Cola trinkst du? Cola, ich sag mal, 1 Liter und dann normal Apfelschorle mal oder normal, ich sag mal, O-Saft-Konzentrate, also was 100% Saft ist und so, ne? Mhm. Wo auch kein zusätzlicher Zucker drin ist, nur der reine Fruchtzucker. Wie gesagt, isst du viel Fritten? Isst du viel Fritten, viel Fett? Ja, zwischendurch mal Fastfood natürlich, ne? Also von alleine kommt das Gewicht nicht. Ne, ich wollte gar sagen, da musst du ja schon, eigentlich musst du doch permanent essen, oder? So naschen. Nee, das ist es ja eben nicht. Das nicht? Das ist es nicht, nein. Und das ist das, was die Ärzte ja auch nicht nachvollziehen können. Mhm. Bei mir ist es auch viel Wasseransammlung. Ansammlung. Mhm. Ich habe schon Ödeme und sowas am Bein. Ja. Ich nehme viel Tabletten. Ja, also es schlägt schon auf die gesamte gesundheitliche Situation. Ja, wenn ich jetzt die ganzen Krankheiten sage, dann sind wir morgen noch dabei. Mhm. Also es ist Gicht, es ist Schilddrüse. Das ist krass. Das Einzige, was ich noch habe, ist Diabetes. Das hast du nicht? Toll, toll, toll. Nee, das habe ich noch nicht. Aber dennoch eine ganz andere Menge Sachen, und obwohl du erst 28 Jahre alt bist. Ja, genau. Mhm. Und jetzt steht eine OP bevor, wo ich lange für gekämpft habe. Was wird das für eine OP sein? Das nennt sich eine Dual-Zwisch-OP. Das ist wie eine Magenverkleinerung, bloß dass der Dünndarm verkürzt wird. Mhm. Dass die Enzyme und Fette nicht mehr so aufgenommen werden können. Mhm. Das wurde auch schon ein paar Mal in Reportagen gezeigt. Mhm. Das hat eine Erfolgsquote, dass man im Jahr dann ungefähr 60 Kilo abnimmt. Also das ist eine effektive Methode? Das ist eine effektive Methode. Bloß ich habe vor der OP mächtig Angst. Das zahlt die Krankenkasse auch? Das war der schwere Kampf seit 2 Jahren. Aber nun ist es so? Nun ist es so, ja. Ist es so. Wann ist die OP? Zwischen Oktober und November. Ich habe noch keinen genauen Termin. Und du hast mächtig Angst. Ich habe mächtig Angst, dann nicht mehr aus der Narkose aufzuwachen. Man hat dich doch wahrscheinlich schon sehr gut informiert, oder du hast dich selbst informiert. Wie risikoreich ist diese Operation? Wie gesagt, die soll in Frankfurt stattfinden. Bitte? In Frankfurt soll die stattfinden, das ist eine Spezialklinik. Ja. Die müssen sich erstmal auf so einen Tisch kriegen, das ist ja schon ein Problem, wahrscheinlich. Ja, die haben sich nur darauf spezialisiert, die fangen gar nicht unter Patienten unter 250 Kilo oder so an. Ach so. Mhm. Also die haben sich da drauf spezialisiert. Okay, Frage war, wie risikoreich die Operation ist. Ja, das Risiko ist bei jeder OP, ne? Aber mein Arzt hat mir gesagt, wenn das so weitergeht, werde ich keine 35 Jahre alt. Normalen Risiken, die man bei relativ normalen Operationen hat. Das ist jetzt kein besonderes hohes Risiko bei der OP. Weil es kann voraussichtlich auch endoskopisch gemacht werden, das heißt durch kleine Einschnitte. Ja. Weil eine lange Narbe kann eh nicht stattfinden, da die Wundheilung nicht mehr gegeben ist, weil die Haut ja so gedehnt ist. Also das hört sich dann doch relativ, in dicken Anführungszeichen, harmlos an. Warum hast du Angst? Ja, weil ich 1994, wo ich auch schon übergewichtig war, das ist ja schon ewig her, eine Blinddarm-OP hatte, eine normale, und dabei fast hops gegangen wäre. Was ist da passiert? Der ist geplatzt. Ja. Während der OP. Während der OP? Ja. Mhm. Und ich lag da 3 Wochen auf Intensivstation. Also, ich war sonst noch nie im Krankenhaus, außer jetzt 94 OP. Also die Blinddarm-OP, und sonst hatte ich noch nie was, deswegen habe ich da Angst vor. Sagen wir mal, Sascha, das war ein sehr unglücklicher Umstand mit der Blinddarm-Operation. Ja. Wie du mir das jetzt gerade kurz geschildert hast, klingt das ja wie ein relativer Routine-Eingriff für einen Chirurgen, was man da bei dir macht. Und du musst ja auch in Angriff nehmen. Ja, und du musst ja vor allen Dingen, was du dir wirklich vor Augen halten musst, und du hast es gerade ja selbst gesagt, du wirst du bist krank, und du wirst immer kranker und kranker und kranker. Ja, vor allem, wenn du nichts machst. Ich kriege ja keine Arbeit und nichts mehr, ne? Was hast du gelernt? Ich habe 1998 eine Ausbildung als Elektroinstallateur angefangen. Ja. Die habe ich 2002 auch mit Erfolg beendet. Ja, super. Wobei ich sagen muss, dass ich in der Ausbildung schweres Mobbing hatte. Was hast du, Mobbing? Mobbing am Arbeitsplatz gehabt. Weil du so dick warst schon? Weil ich korpulent war, ja. Es wollte mich keiner mitnehmen auf der Baustelle, weil sie sich geschämt haben mit mir. Okay. Obwohl ich teilweise eingesperrt im Keller. Aber du hast die auf jeden Fall abgeschlossen, die Lehre? Ich habe die abgeschlossen. Ich war kurz vor dem Abbruch, aber ich habe gesagt, ich will eine Zukunft haben, ich will eine abgeschlossene Ausbildung haben. Und wie lange arbeitest du jetzt schon nicht mehr? Seit 2007. Seit 2007. Und bis dahin hast du gearbeitet? Ja, ich war immer so, ich kann, mir ist das peinlich, vom Staat abhängig zu sein. Was hast du denn in deinem Beruf gearbeitet bis 2007? Nein. Sondern? Ich hatte 2004 mit einem Eurojob angefangen in einer Altenpflegeeinrichtung. Ah ja. Die habe ich mir auch selber gesucht, wobei mir das Arbeitsamt auch erst Steine im Weg liegen wollte. Stelle ich mir aber sehr schwer vor, wenn man so korpulent ist und da muss man doch auch ja, kräftig... Ja, das ist das Problem gewesen, warum ich die Ausbildung dann abbrechen musste. Ach, das war auch nochmal eine Ausbildung? Ja, ich habe dann, weil ich so erfolgreich da gearbeitet habe, haben die mir dann eine Ausbildung angeboten als Altenpfleger. So, ja. Das war dann 2006, weil den 1-Euro-Job, den haben sie dann verlängert. Mhm. Und 2006, August, habe ich dann die Ausbildung angefangen und musste die nach einem halben Jahr abbrechen. Weil es nicht mehr ging? Weil mein Rücken... Verstehe. Aber das wäre schon ein Beruf, der dich interessieren würde, wenn das funktionieren... Leider nicht mehr. Ich bin da psychisch so aufgewühlt worden. Durch die Leute. Mir war damals wichtig, dass ich Arbeit hatte. Es war leider nicht der Beruf. Mein Berufsfeld ist, ich sag mal, Computer. Okay. Das mache ich auch heute noch. Das ist jetzt der Schritt, das ist natürlich der nächste Schritt, wenn du erstmal dein Hauptproblem im Griff hast, dass du dann auch beruflich wieder vorangehen kannst. Wie sieht das privat aus? Hast du eine Freundin? Nein. Aber ich habe ein gutes Elternhaus. Ich habe aber so einen Freundeskreis. Ne? Hast du schon mal eine Freundin? Ich hatte schon mal eine Freundin, ja. Die habe ich in der Kur kennengelernt. Ja. Also einmal verliebt bisher? Ja, schon mehrmals verliebt. Ja. Aber das ist natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass du dich nicht raustraust, dich vielleicht auch schämst und eben nicht so auf Frauen zugehen kannst, wie man das vielleicht als... Wie gesagt, ich schwimme auch liebend gerne, aber ich traue mich nicht ins Schwimmbad, weil die ganzen Blicke auf mich sind. Natürlich. Ja. Also... Alles und vor allen Dingen dein Wohlbefinden spricht dafür und du hast es ja jetzt auch eingeleitet, das finde ich ja gut, dass radikal etwas passieren muss. Ja, klar. So, die OP findet statt in 4 Wochen, ungefähr vier bis 6 Wochen. Ja. Und dann sagst du, 60 Kilo in einem Jahr könnte man runterkriegen damit? Ist die Erfolgsquote, ja. So, aber kombiniert oder dazu kombinieren sollte man doch sicher auch eine gesunde Ernährung oder eine Diät, eine gesunde Ernährung zumindest. Ja, natürlich. Schaffst du das? Ja. Hast du die Disziplin dazu, dich dann halt auch auf alles, was eben dick macht, zu verzichten? Also die Disziplin habe ich. Ich habe ja auch die Unterstützung von meinen Eltern. Die wohnen um eine Ecke sozusagen. Mhm. Und da habe ich auch die Unterstützung durch. Na gut, aber ich gehe mal davon aus, dass du ja schon mehrfach probiert hast und wahrscheinlich fehlgeschlagen ist, oder? Ja, wie gesagt, nach der ersten Ausbildung war ich ja auch 3 Monate in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Wegen auch dem Mobbing. Mhm. Und in den 3 Monaten hatte ich dann auch, na gut, da war mein Gewicht auch ja nicht so schlimm, aber da habe ich in den 3 Monaten auch 25 Kilo verloren. Na immerhin. Mhm. Aber und das A und E ist, das A und O ist, dass man das eben... Das Halten, ja. Ja, dass wenn man dann zu Hause ist, dass man dann auch konsequent bei allen Zuckersachen und Fettsachen Nein sagt. Ja, ich war auch in der Ernährungsberatung und alles. Ich habe mir alle Hilfe geholt, die man nicht helfen kann, Selbsthilfegruppe und sowas. Aber hat nichts genutzt. Das hat nichts genutzt. Weil du wieder gegessen hast. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja bis vor einem Jahr noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Und selbst meine Eltern wussten nicht, warum ich so ein Übergewicht habe. Hm. Die konnten es sich nicht erklären. Aber du kannst es dir schon erklären. Eigentlich auch nicht. Ich weiß es nicht. Die Ärzte sind auch teilweise wahllos gewesen. Ja, aber du hast mir gerade ja schon gesagt, dass du Fett und Cola und Chips und Pizza und Fritten und so. Aber nicht in übermäßigem Maß. Ja, gut, das ist jetzt eine Definitionsfrage. Ich sag mal, wenn ich jetzt Reportagen sehe da im Fernsehen, ich sag mal, wenn da einer zum Mittag da 10 Schnitzel oder so isst, dann schüttel ich natürlich mit dem Kopf, dann weiß ich, warum der so auseinandergegangen ist. Was isst du denn zum Frühstück zum Beispiel? Zum Frühstück esse ich 2 Scheiben Graubrot, zum Mittag 3 Kartoffeln, eine Scheibe Braten dabei und Soße und Gemüse und abends 3 Scheiben Brot und dann abends vielleicht nochmal einen Joghurt. Und zwischendurch und zwischendurch nichts? Ja. Naschen, süßes Chips und so? Nein, wirklich nicht. Hm. Wirklich nicht. So. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, was da los ist. Aber du bist jetzt in medizinischer Hand demnächst und es tut sich was. Und das finde ich auch sehr richtig so. Und lass dich rundherum beraten, lass dich nochmal richtig durchchecken, ob es vielleicht auch noch andere Ursachen für die Fettleibigkeit gibt. setz alles in Bewegung, was, das muss ich dir nicht nochmal sagen, aber ich sag's trotzdem, setze wirklich alles in Bewegung, was überhaupt in deiner Macht steht. Und das habe ich gestern zu der Anruferin auch gesagt, wie bei allen diesen Leiden, muss man sich zu einem starken Willen disziplinieren, sonst schafft man es nicht. Ja, klar, ja. Das ist genauso wie bei einem Raucher. Ganz genauso. Man muss Nein sagen können. Ja, man muss sich trainieren, Nein zu sagen. Ja, und den Schweinehund in sich immer und immer und immer wieder bekämpfen. So, jetzt sage ich zu dir viel Glück, lieber Sascha, auf dass wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen. Und dann sagst du, das hat schon ganz schön geklappt. Und ich habe... Ja, da habe ich deine Statur vielleicht. was ist dein Traumgewicht? Wie viel möchtest du haben? Also, wenn ich bei 110 wieder wäre, wäre optimal. Ah ja, sehr gut. Das wünsche ich dir. Ja. Alles Gute, Sascha. Danke, Domian. Ciao, tschüss. Ja, tschüss. Herzlich willkommen, Annette. Und Annette ist 74. Guten Morgen, Annette. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Annette. Ich höre jede Nacht deine Sendung. Ja. Und sie geben manchen Leuten immer so gute Ratschläge. Aber du duzt mich auch, da ich dich ja auch duze. Ja, natürlich. Ja, so machen wir's. Hab's doch mal gesagt im Fernsehen. Genau, genau. Dass alles unter du läuft. Genau. Okay. Ich habe 1954 habe ich geheiratet. Ja. Und zwar habe ich da meine Jugendliebe geheiratet. Mhm. Mhm. Dann war ich 43 Jahre glücklich verheiratet. 43 Jahre sehr glücklich verheiratet. Gratulation. Und 1997 habe ich meinen Mann, also mit einem schnellen Herztod, auf der Terrasse gefunden. Plötzlich, ja. Ich habe direkt einen Notarzt und Krankenwagen und Hubschrauber, alles war da. Die völlig unerwartet. 4 Stunden mein Mann reanimiert. Mhm. Ich war dabei, hat meinen Mann im Arm gehabt. Ja. Aber es war nichts mehr. Hm. Er war tot. Er ist in meinen Armen und dann praktisch war Ende. 97 war das? Es war 97. Ein plötzlicher Tod und ein großer Schock für dich? Ganz plötzlich. Ja. Hm. Und das war praktisch meine Jugendliebe von der Schulzeit her. Eine große glückliche Zeit erlebt. Und dann war ich 43 Jahre glücklich verheiratet. Wie ging es dann weiter nach 1997? Ja, dann war ich 8 Jahre alleine. Ja. Ich wollte keinen Mann mehr. Ich kann meinen Mann nicht. Ja, konnte nicht vergessen. Ja. Ich habe ihn heute noch nicht vergessen. Mhm. Aber dann hatte ich 2 sehr gute Freundinnen, die außerhalb wohnten. Die eine wohnt 200 Kilometer von mir weg, mhm. die andere 150. Und da ich immer einen Wagen habe, bin ich dann öfter zu meinen Freundinnen gefahren. Mhm. Und vor 4,5 Jahren habe ich noch einen ganz netten Mann kennengelernt. Vor 4,5 Jahren, ja. Also nach 8 Jahren, wo ich alleine war, habe ich noch einen ganz netten Mann kennengelernt. Und hast dich verliebt? Ja, was heißt verliebt? Es war mehr eine freundschaftliche Bindung. Aber eine intensive. Aber eine intensive Freundschaft. Ja, ja. Und vor 3 Wochen habe ich diesen Mann hier im Bett gefunden, mit einem schiefen Gesicht, halb tot. Bei dir im Bett? Ja, hier bei mir im Schlafzimmer. Ja. Und hat nicht mehr geredet, die Augen zu. Hatte ich auch wieder Notarzt, Krankenwagen, alles drum und dran. Da habe die Ärzte denn hier in der Wohnung bei mir 4 Stunden reanimiert. Hm. War auch nichts mehr zu machen, er hat einen sehr schweren Schlaganfall gehabt. Hm. Und er ist auch in meinen Armen verstorben. Und jetzt sitze ich hier und mit meiner ganzen Trauer und mit dem Alleinsein. Verstehe. Allein hier im Haus. Und hast zweimal jetzt genau. Da weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Ich verstehe. Und hast zweimal jetzt so etwas Ähnliches erlebt. Und hast jetzt diesen Mann, zu dem du wieder Vertrauen gefunden hattest, auch verloren. Ich hatte eine sehr schöne Beziehung. Also es war nicht viel, also kein, will so sagen, keine sexuelle Beziehung, das war alles mehr auf freundlicher Basis. Na gut, aber ihr habt euer Leben gemeinsam... Aber wir haben uns sehr gut verstanden und waren öfter mit dem Auto weggefahren. Ich fahre noch Auto, wir haben schöne Wagen. Und dieser Mann hat dir sicher auch einen Trost gegeben, über die Trauer wegen deines ersten Mannes hinwegzukommen. Ja. Mhm. Und jetzt ist er tot. Da war ich 8 Jahre allein und da habe ich jetzt den Mann kennengelernt. Mhm. Und die 2 Freundinnen, wo ich immer hingefahren bin, 200 Kilometer von mir weg. Da wollte ich immer so 3-4 Tage immer hingefahren. Hm. Die sind inzwischen auch verstorben. Ach so, das heißt... So, jetzt habe ich zwei, kann man sagen, zwei Partner ganz schnell verloren. Ja. Und die Freundin? Zwei gute Freundinnen. Hm. Und jetzt sitze ich alleine hier im Haus. Und hast kaum Kontakt mit anderen Leuten? Ja gut, ich hatte, wie gesagt, meine Freundinnen, das war mein ein alles. Ich meine so da in deiner Umgebung, gibt es denn vielleicht Nachbarn oder doch noch? Nein. Hast du Kinder? Ja, ich habe Kinder, aber die sind beruflich sehr angespannt und wohnen auch weiter weg. Wie weit weg wohnen die denn? Meine Kinder, die kann ich nicht ansprechen, die sind beruflich sehr angespannt. Ja, aber ich hatte gefragt, wie weit die weg wohnen. Die wohnen nicht so weit weg. Ach so. Aber höre ich daraus auch ein bisschen... Ich habe keine Zeit für die Mutter. Da höre ich auch ein bisschen Bitterkeit und Traurigkeit. Die Mutter hat alles getan für sie. Verstehe. Aber du würdest dir ein bisschen mehr wünschen von den Kindern auch, dass die sich um dich kümmern. Ja gut, der eine Sohn hat ein Restaurant, der geht morgens um 10 Uhr ins Restaurant, kommt morgens um 3, 4 Uhr nach Hause. Ja. Der hat ja gar keine Zeit. Und die andere, die wohnt 100 Kilometer von mir weg. Mhm. Was macht die? Ist auch beruflich sehr angespannt. Was macht die denn? Die arbeitet in einem Kurhaus. Im Kurhaus, naja. Schon seit 1975 arbeitet die da. Hm. Also, wie oft siehst du deine Kinder? Ja. Meine Tochter habe ich jetzt schon gut 3 Jahre nicht mehr gesehen. Ach du lieber Gott, auch nicht zu Weihnachten und so? Nein. Ruft die denn mal an? Sie rufen mich öfter an, fragen, wie mir es geht. Und die Tochter hat dich seit 3 Jahren nicht mehr besucht, obwohl sie nur 100 Kilometer... Nein, nicht mehr gesehen. Und die wohnt nur 100 Kilometer entfernt? Damit muss man auch erstmal klarkommen. Ja. Aber ich habe sie die ganze Zeit nicht gebraucht. Also wie gesagt, ich hatte zwei gute Freundinnen und bin eine ziemlich flotte Frau gewesen. Wie hast du denn die Beerdigung verkraftet, Annette, von deinem Freund? Die liegt ja nun noch gar nicht so lange zurück. Nee. Und das ist das Schwere jetzt bei mir. Was kann ich da tun? Soll ich mal... Ja. Also, in Kur fahren. Ja. Soll ich mal psychiatrische Behandlung beanspruchen? Also, soll ich mal, ich weiß nicht, was ich tun soll. Jedenfalls allein hier im Haus. Das geht nicht. Es kommen die dunklen Tage. Und ich kann nicht allein mehr in dem Haus sein hier. Ist das ein großes Haus? 3 Etagen. Ach du lieber Gott. 3 Etagen und du sitzt allein in dem Haus. Ja. Und hast kaum einen Menschen um dich herum. Ich finde, da muss etwas geschehen. Ich finde ja interessant, dass du hier anrufst, das finde ich schon mal gut. Und auch interessant, dass du so eigene Vorschläge schon machst, von wegen Kur fahren vielleicht oder irgendwas machen. Ja, was wäre da für mich so? Genau. Wohnst du in einer größeren Stadt? Nein, ich wohne in einer kleinen Stadt. In einer kleinen Stadt? In einer kleinen Stadt. Ja, okay. Also da gibt es ja eine ganze Menge Sachen, die Menschen, die in aber ich habe einen eigenen Wagen, ich kann jederzeit fahren. Genau, du bist flexibel und Ich bin flexibel, ja. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die man Menschen anbieten kann, die in deiner Situation sind. Du bist in Trauer, du bist einsam und für dich ist eine Welt zusammengestürzt. Ja, zumal das zweite Mal jetzt schon in meinem Leben. Ja, genau. Erst mein Mann. Und jetzt der Freund. Der Freund. Mhm. So, liebe Annette, wir werden uns im Hintergrund jetzt mal schlau machen. Mhm. Vielleicht wäre eine Trauergruppe für dich ganz gut, so eine Art Selbsthilfegruppe. Es gibt sogar auch Trauerreisen, wo Leute, die alle einen Trauerfall zu beklagen haben, eine Reise machen. Eine Kur wäre vielleicht auch eine Überlegung. Wir werden uns mal im Hintergrund Gedanken machen. Das heißt, meine Psychologin. Ja, das wäre sehr nett. Und dir ein paar konkrete Ratschläge an die Hand geben. Wenn ich jetzt dran denke, dass die dunklen Tage kommen. Ja, klar. Ja. Insofern ist es völlig, du machst es genau richtig. Du suchst dir... Ich esse nichts, ich koche mir nichts, ich esse nichts. Ja, ich war schon immer eine schlanke Frau. Ja. Aber jetzt kann man sagen, ich bin dünn. Ja, das ist kein Zustand. Es muss jetzt irgendwas geschehen. Ich war schon immer schlank gewesen. Und es muss irgendwas geschehen, das dich auch ablenkt und dass du auch auf andere Gedanken kommst. Und was dir auf jeden Fall seelisch hilft und eine Unterstützung gibt. Ja, ich brauche jetzt eine Hilfe. So, die werden wir versuchen, dir zu geben. Lieber Nette, du legst auf und wirst von Magdalene, das ist meine Psychologin im Hintergrund, heute Nacht angerufen. Und alles Weitere besprecht ihr beiden Frauen dann. Das ist ja nett. Alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne, lieber Nette. Alles wie gesagt, ich höre jede Nacht höre ich deine Sendung. Das freut mich sehr. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Hoffe. Tschüss. Schönen Dank. Ciao. So, 0800 22 050 50. Interessiert euch die Zeit, wie spät es im Moment ist? Ich sag's euch mal, 1 Uhr 54 und 15 Sekunden. Das ist genau die richtige Zeit für Alex. Und Alex ist 30. Hallo Alex. Hallo Domian. Hallo Alex. Um was geht's Hi. Bei dir? Also ich bin Altenpfleger und ich habe ein ganz sensibles Thema. Das ist Sterbehilfe. Ja. Inwiefern möchtest du darüber sprechen? Ich habe halt eine Patientin, die ist im Endstadium Krebs. Mhm. Und sie möchte halt gar nicht mehr leben, ne? Mhm. Sie liegt ja in einem Alten, in dem Altenheim, in dem du arbeitest. Ja, genau. Mhm. Ja. Sie möchte nicht mehr leben, das hat sie zu dir gesagt. Ja. Sie ist noch bei klarem Verstand. Ja? Ja. Sie, ja. Wie wird sie denn medizinisch versorgt? Ja, medizinisch wird sie versorgt halt mit allem, was der Medizin zur Verfügung steht, sage ich mal. Schmerzmittel werden ihr gereicht und... Hat sie eine Magensonde? Ja. Sie hat eine Magensonde? Ja. Ah ja. Hm. Was für einen Krebs hat sie? Magen-Darm-Krebs. Magen-Darm-Krebs. Mhm. Wie alt ist die Frau? 83. Ja. Und wie lange kennst du sie schon? 4 Jahre. Und wie lange ist sie krank? 2 Jahre. Mhm. Das klingt so ernst, wie du mir das erzählst. Höre ich daraus, dass die Frau den Wunsch dir gegenüber geäußert hat, dass du ihr helfen sollst beim Sterben? Ja. Was hat sie konkret gesagt? Genau diese Worte hat sie gesagt, dass sie halt nicht mehr gern leben möchte. Und dass man ihr bitte hilft dabei. Aber es ist halt nicht möglich für uns, ihr dabei zu helfen. Das heißt, du bist in einer großen. Stehst du in einem großen Konflikt? Ja, definitiv. Wenn es gesetzlich ginge, würdest du ihr helfen? Das ist eine gute Frage, Domian, ne? Eine große Frage ist das. Ja. Eine sehr schwierige Frage, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also, die kann ich nicht mit Ja oder nicht mit Nein beantworten. Mhm. Weil. Da stehe ich in einen Konflikt, was ich gelernt habe und was meine Gefühle ausdrücken. Ne? Meine Gefühle sagen, klar, dieser Frau muss man helfen und das Leid nicht noch verlängern. Mhm. Aber das, was ich gelernt habe, sagt mir nein. Ne? Ja, und die gesetzliche Situation ist, dass du dich natürlich strafbar machen würdest, wenn du ihr beim Sterben helfen würdest. Auf jeden Fall, ja. Die Frau ist nur bei klarem Verstand. Ja. Dann hat sie ihre Zustimmung gegeben für die Magensonde. Ja. Hat sie. Hm. Das wundert mich dann. Die Magensonde ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie die Magensonde nicht hätte, könnte es sein, dass der Sterbeprozess sich beschleunigt. Das weißt du, muss ich dir das nicht sagen. Das ist richtig, ja. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass sie, was die Schmerztherapie anbelangt, dass sie optimal versorgt wird? Ich denke mal, Schmerzen hat sie nicht. Ne? Mhm. Aber sie hat soweit mit dem Leben abgeschlossen, dass sie sagt, ich möchte mich nicht mehr weiter quälen, ich möchte einen Endpunkt setzen. Ich finde, das ist eine ganz schreckliche Situation und ja, das ist es. Es ist ganz schrecklich. Es geht nun mal nicht in Deutschland. Es gibt keinen. Die aktive Sterbehilfe ist verboten in Deutschland. Ich weiß, ja. Das alles, was du in deiner Macht Stehende tun kannst, ist, dass du dazu beiträgst, dass das Leid, sofern sie ein Leid hat, ein körperliches Leid, dass das optimal reduziert wird. Es ist rein körperlich, es ist richtig. Also Schmerzen, da können wir ihr helfen. Mhm. Wir können ihr so weit helfen, dass sie wirklich keine körperlichen Schmerzen hat. Mhm. Ja, das ist. Aber mehr können wir ihr halt nicht helfen. Mehr was die Seele angeht. Nein, das könnt ihr nicht, das ist ganz klar. Mhm. Man könnte sicherlich über die Magensonde noch sprechen mit ihr, wenn sie klar ansprechbar ist und eine Entscheidung fällt. Ja. Ansonsten kannst du, wenn dir die Frau auch im Herzen liegt, und das scheint sie ja zu tun, musst du ihr seelischen Beistand leisten. Das wirst du tun. Du musst bei ihr sein und sie beschützen. Ja. Mehr kannst du nicht tun. Ich muss mich leider von dir verabschieden, Alex. Die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ich bedanke mich, ne? In der Technik, in Nami Strack. Schönes Wochenende, bis nächste Woche. Ciao.